leerten Koffer. Bei mir wäre der Spanienart gewesen. Ich wusste gar nicht, wo er war. Ich hatte angenommen, heute Morgen habe ich gesagt, er hätte noch einen großen Akt in einem Leitsordner bei sich im Schrank in der Windwurmstraße. Warum, das ist eine wichtige Sache, jetzt, zweites, warum hat Günther Braun bei meinem Besuch, da war Frau Frank dabei, ich bin tags nachdem sein Papa beerdigt worden ist, freitags, ich hatte mit ihm lange telefoniert, über eine halbe Stunde von Bonn aus, ich sollte zur Beerdigung kommen, ich fand also keinen Ersatz bei meiner Mutter. Samstags bin ich mit dem Zug gekommen, bin bei Frank gewesen. Frau Frank war den ganzen Tag mit mir zusammen. Wir sind zu Günther gefahren, ins Krankenhaus rechts der Isar. Nach anderthalb Stunden Suche, weil es da drei Browns gibt, der Mann hatte das immer wieder missverstanden, schickte uns immer wieder zu einer Abteilung, fanden wir endlich den Dr. Günther Braun. Da haben wir ungefähr anderthalb Stunden uns mit ihm unterhalten. Da hat der Mann mich umarmt. Er war reizend. Er war so nett, Günther, wie ich mit Günther stehe. Wir haben uns keinen Vers machen können. Warum hat da bei diesem Besuch der Günther nichts von einem Brief gesagt und von einem Schmitz gesagt? Bitte, diesem, das war, da ist Frau Frank Zeuge, nichts hat der Mann davon gesagt. Wann haben Sie ihn da getroffen? Am wievielten? Am Samstag. Freitags war die Beerdigung. Freitags nach Ostern war die Beerdigung. Samstags bin ich den ganzen Tag hier gewesen, wo mir den Franks mittags, weil ich vollkommen nervlich zusammengebrochen war und nur noch weinte und die mich als Tränen und diese bezeichneten, mir Wein zu trinken gaben und wo ich dann ausgelassen wurde, wie ich schrieb. Aber Weinen und Lachen sind ja, weiß Gott, sehr nah beieinander. Dieser Tag war das, da war Frau Frank Zeuge, da hat Günther nichts von einem Schmitz gesagt, jetzt geht's weiter. Warum wurde dem blauen Brief von Schmitz gar keine Bedeutung von der Fürstenfeldbrucker Polizei gegeben? Wo befand sich der Brief? Jetzt, er wurde angeblich 4 oder 5 Tage später, hat mir Ronatus erzählt, von Frau Meier und Günther nach Fürstenfeldbruck gebracht. Wie kommt der Brief zu Frau Meier? Wie kommt der Brief zu Frau Meier, ich bitte Sie, Frau Meier? Wie kommt er? Eine Frage, wann waren Sie bei Dr. Braun an dem Samstag? In welcher Zeit? In der Zeit von 11 bis 1. 11 bis 1, ja. Das war nur meine Frage. Samstags von 11 bis 1, etwa. Bitte, es kann 1/2 gewesen sein. Oder hat gesagt, bitte, nein, das bitte nicht immer fest. Ich kann es nicht. Ich weiß es ja auch alles. Weiß Gott nicht mehr. Wo befand sich Meier und Günther Fürstenfeldbruck gebracht? Ich schreibe, dann tauchte wahrscheinlich die Geschichte der Meier mit Schmitz auf. Ich könnte mir absolut vorstellen, die Meier, die war ja am nachts ist die doch mit dem Freund, mit ihrem Heizungsfreund da, heißt der Vogel, hat die doch den Otto Braun aufgespürt. Da hat, wenn die Frau in der Wohnung war, und wo, ich weiß ja nicht, wo der Brief gefunden ist, ob die da schon Kenntnis gehabt hat von dem Schmitz-Brief, möchte ich wissen. Oder ob der Brief später erst, Günther ist ja dann nachweislich, die Wohnung ist ja auch nicht verriegelt worden. Günther und Meier konnten ja aus eingehen. Ging alles aus und ein. Die Leute waren weggeschafft, nicht wahr? Das hat mir selbst Frau, erzählt? Frau, die Schwester von Frau Flo, mir erzählt. Günther ging aus und ein in der Wohnung, Frau Meier, Herr Vogel, alles ging, marschierte durch die Wohnung, nicht wahr? 14 Tage später hat Günther schon sein erstes Tanzfest da gegeben. Oder noch früher. Ist auch erzählt worden. Der Sohn mit x Mädchen. Kleine Jungs. Das sind Dinge, die mich wahnsinnig interessieren. Wieso, die Meier ist glatt in der Lage, sofort einen Salbader loszulassen über Schmitz. Ich sehe sie förmlich, dass das eine gewandte Person ist. Unendlich gewandt, sage ich Ihnen. Unendlich gewandt. Ja, wollen Sie den Zettel uns übergeben zum Abfall? Was wollen Sie hiermit tun? Ja, ich wollte, warum werden meine Fragen, die sind, sehen Sie mal, ich habe ja auch ein Recht, nicht wahr? Ich möchte das auch, dass das von Ihnen bearbeitet und durchdacht wird. Ja, daran haben wir alles schon gedacht, das ist alles schon überprüft. Frau Meier und Frau von Duisburg sind bekannt. Sehen Sie mal, die beiden haben gesagt, was von einem Schmitz. Wie leicht ist es bei Frauen möglich, dass die Meier dann gesagt hat, ja, Frau von Duisburg, der Doktor, der hat mir erzählt von einem Schmitz, nicht wahr? Und da ist auch ein Brief gefunden worden, ein Schmitz, der sollte Spanien was kaufen. Und dann wird Frau von Duisburg ein halbes Jahr später vernommen, nicht wahr? Und dann ist in ihrem Gedächtnis was von Schmitz. Ja, ich sagte ja, mir hat er auch was von Schmitz erzählt. So ist das doch alles so leicht möglich. Es ist ja entsetzlich, dann sind zwei Aussagen von Schmitz da. So ist es doch. Und dann, es kommt kein anderes Mal für meine Fahrt nach Bonn in Frage, als der Gründonnerstagabend, an dem mir Stahlberg die Brille zum Langwiedersee nachgebracht hat. Ich war sonst mit dem Zug in München, die dreimal während der durch achtwöchigen Krankheit meiner Mutter. Dreimal war ich mit dem Zug in München. Und wenn Stahlberg sich doch um Gottes Willen erinnert, dass er mir eine Brille nachgebracht hat, und ich erinnere mich auch, dass er mir eine Brille nachgebracht hat, und ich erinnere mich, dass es an einem Abend war, und Stahlberg vielleicht auch, dann kann es nur der Abend gewesen sein. Ich fahre ja sonst nicht nachts. Ich bin nur einmal in meinem Leben nachts gefahren, werde es nie wieder tun, weil ich die unglaublichsten Schwierigkeiten mit den Lichtverhältnissen hatte und mit den zum Teil nassen Straßen. Es regnete mal und es war mal windig. Aber sind Sie vorher nie nachts? Nie nachts gefahren. Wirklich nie nachts gefahren? Nie nachts. Ich bin kein Nachts. Sehen Sie mal, ich muss zum Beispiel sehen an diese Brille. Die Brille brauche ich. Und ich habe nur diese eine Brille, die ist leicht getönt für den Tag. Wenn ich die nachts aufsetze, ist das dunkel. Ohne diese Brille gefährde ich mich. Es verschiebt sich, ich kann die Entfernung nicht erkennen. Ich brauche also praktisch die Brille. Ich bin also nachts, in der Nacht sogar ohne diese Brille gefahren, weil ich ohne zu wenig, mit zu wenig sah und ohne Brille war ich dauernd gehandicapt. Und dann ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass Ihnen die Brille abgeht, wenn Sie auf der Strecke sind? Diese Brille ging mir ab, das war meine Lesebrille. Haben Sie eine Brille auch? Diese Brille. Die Brille habe ich bei Stahlberg liegen lassen, meine Lesebrille, weil er mir gezeigt hatte, was los sei in meinem Munde, was ich zu machen hätte und was weiß ich. Darf ich die Brille mal anziehen? Es sind Brillen von Sönniges, ne? Das haben wir schon mal festgestellt. Danke. Ich müsste sicher feststellen lassen, wann die Brille hat. Bei Sönniges. Das kann ich Ihnen sagen. Schreiben Sie sich bitte die Nummer auf, um das festzustellen. Ist doch wichtig, um das festzustellen. Die ist abgeholt worden am 3. Februar oder 4. Februar 1960. Das weiß ich deshalb, weil ich mir die zum Geburtstag geschenkt habe und Paul hat mir die zum Namenstag geschenkt. Ich habe am 4. Februar Namenstag und am 6. Geburtstag. Februar 1960. Vorher hatte ich andere Brillen. Die waren von einer anderen Firma. Welche Brille wurde Ihnen nachgebracht? Die Lesebrille. Beide Brillen sind vom selben Tag. Wir müssen also nicht zwei Nummern hintereinander haben. Ich kann es leider nicht sehen, sonst würde ich es Ihnen sagen. Also 14.128 oder wie immer. Welche ist das? Die Fernbrille. Welche habe ich schon mal gesehen? Diese Nummer, diese 14.128. Die haben ja gleiche Nummer, diese Brille. Ich kann sie ja nicht sehen. Das wird wahrscheinlich der Rahmennummer sein. Ja, das ist ja Seriennummer, aber keine spezielle Einzelnummer. Das sind Handarbeitsbrillen, jedenfalls Handarbeitsgestelle. Also das Modell ist Sönniges, nicht wahr? Das habe ich ja damals schon festgestellt. Ja, das sind von Sönniges, die Brillen. Aus dem Geschäft Sönniges. Haben zusammen 189 Mark gekostet. Die beiden Brillen. Weil die Gläser so teuer waren. Ja, haben Sie denn sonst noch was zu sagen? Ach so. Ich war sonst mit dem Zug in München, die dreimal wegen der achtwöchigen Krankheit meiner Mutter. Ach so, dann wollte ich anregen, dass man vielleicht mal eine Frau Niklas vernimmt. Das ist eine intime Freundin des Dr. Braun gewesen. Das ist eine Frau des Oberstudiendirektors. Eine ältere Frau schon, aber die nicht. Der Name das wird. Die nächtigte. Wöchentlich einmal bei ihm und mit Stellen. War eine sehr gute Freund. Der war sehr gute Freund. Eduard Marwitz, bitte. Also, Sie sagten vorhin, dass Sie niemals mehr nachts nach Bonn fuhren. Nein. Wie kommen Sie dann darauf, dass Sie Herrn Stahlberg sagten, erinnern Sie sich doch mal, das muss doch an dem 14.04. gewesen sein. Warum zweifelten Sie dann überhaupt daran, dass es an einem anderen Tag gewesen sein könnte? Ich soll das zu Stahlberg gesagt haben. Sie haben doch erzählt damals, dass man hat zunächst da überlegen müssen, war das denn nicht an diesem 14.04., dass Herr Stahlbeck die Brille nachfuhr. Und andererseits nein, sagen Sie, Sie Herr Stahlbeck hat ja von sich, es war ja anders. Nein, das hat Herr Stahlbeck gesagt. Herr Stahlbeck hat gesagt, dass Sie es gesagt, die Anregung gegeben haben. Ja, aber wenn davon gesprochen wurde, wie kann es dann überhaupt einen Zweifel geben, wenn Sie sonst nie nachts dahin fuhren? Es kann doch dann nur der eine kann Tag sein. Kann nur der eine Tag sein, das sage ich ja, das schreibe ich ja auch. Wer das sagt, dass das ausgerechnet am abends gewesen sein muss, wo der Stahlbeck die Brille nachgefahren hat? Weil ich ja sonst nie abends bei Stahlbeck in das kann ja genauso, die Situation der Brille nachfahren kann genauso gut unter Tags gewesen sein. Ich habe noch lange nicht gesagt. Wenn Sie überhaupt der Fall waren. Herr Staatsmann, Sie sind sehr geneigt, alles. Frau Brüne, warum fuhren Sie ausgerechnet an diesem Tag am Abend, wenn Sie sonst nie abends fuhren? Stellen Sie sich vor, ich wäre überhaupt nicht gefahren. Ich hätte in meiner Kaulbachstraße gelegen. Da möchte ich mal sehen, wo ich jetzt wäre. Ich habe Sie gefragt, warum fuhren Sie an diesem Tag? Wenn ich das getan hätte, was meine Mutter von mir verlangt hat. Die hat gesagt, du bleibst zu Hause, du kannst das überhaupt nicht schaffen, nicht wahr? Du sitzt diese Nacht im Zug, jetzt putzt du deine Wohnung und räumst auf. Meine Mutter kennt mich als ganz große Frau Brüne, wie Arbeiterin. Jetzt ab, Frau Nein, ich komme, Moment. Ich schweife gar nicht ab. Und sie hatte mir angeschafft, wie man in Bayern so schön sagt, sie hatte mir befohlen, ich sollte mich früh hinlegen und könnte ja denn am Karfreitagmorgen allerhergottes früh kommen. Frau Brüne, das habe ich nicht getan. Nicht. Ich hatte die Unruhe um meine Mutter, ließ mich überhaupt nicht fertig werden, nicht wahr? Also ich habe überhaupt manches ja nicht gemacht, was er sich alles machen wollte. Frau Frank ist drüber gekommen, hat gesagt, du siehst aus wie deine eigene Großmutter. Du musst dich hinlegen. Fräulein Povel hat zu mir gesagt, sie sehen entsetzlich aus. Halten Sie doch mal Ruhe, es ist doch wurscht, nicht wahr? Ich werde schon für acht kein Mensch tun. Ja, hätte eine Nacht auch nichts hast gemacht, wenn Sie noch in München geblieben wären und jetzt am anderen Morgen losgefahren wären. Ja, was wäre denn dann, was hätte ich denn dann für ein Alibi, Herr Staatsanwalt? Dann möchte ich Sie... Wer hätte mich gesehen? Kein Mensch. Ja, Frau Brüne, Sie brauchten doch kein Alibi zu dieser Zeit. Vorher, ich meine, das sage ich ja heute. Ich sage heute im Nachhinein, was ich mich freue, dass ich das nicht getan habe, was meine Mutter angeregt hat. Ich kann überhaupt nichts beweisen. Ich habe aber doch vorhin gefragt, bitte, warum fuhren Sie gerade an diesem Tag am Abend weg? Ich wäre am liebsten am Nachmittag schon gefahren. Warum haben Sie es nicht getan? Weil ich nicht fertig wurde mit meinem Tun, mit meinem ganzen, ich habe ja ein Riesenpensum erledigt. Ja, Sie haben mir doch aber erklärt, vor ein paar Tagen, vor einer Woche, dass Sie sich nachmittags mal hingelegt haben, aber nicht schlafen konnten. Nein, 10 Minuten mir hingelegt. Ich war, weil die Poveline gesagt hat, Fräulein Povel gesagt hatte, Sie müssen wirklich ausruhen, wenn Sie diese ganze Fahrt, mein Gott, das will ja gefahren werden, 600 Kilometer sich verunglücken, Frau Brüne, Sie müssen wirklich ein bisschen ausspannen. Das hat auch Frau Frank gesagt, die Mutter Frank. Jeder hat mir angeraten, komm, iss doch mal was. Weil jeder vernünftige Autofahrer wird sagen, wenn ich eine Nacht schlafe, wenn ich die vergangene Nacht schon nicht geschlafen habe, und in der Früh um 6 oder 7 wegfahre am anderen Morgen, da geht die Fahrt wesentlich besser. Sicher. Warum haben Sie sich gerade an dem Tag so viel zugemutet? Ich wollte... Ob jetzt, sagen wir mal, ich wollte nur, 8 Stunden früher oder später am anderen Abend, das macht natürlich nichts. Ja. Dann hätten Sie diese arme Frau sehen sollen. Dann wüssten Sie es, was es ausmacht. Na, eine Woche später waren es 2 Tage wieder in München. Freitag, Samstag, Sonntag. Da kam eine ganz leichte, ist meine Mutter sogar mal aufgestanden, dass wir überlegt haben, ob wir sie für 2 Tage, da sagte der Arzt, ist eine neue Kraftreserve, tut sich auf, es ist ganz erstaunlich. Man kann wirklich also nur sagen, dass wir das alles nicht so weit blickend sagen können, dass wir überlegt haben, die Frau für 2 Tage oder ein paar Tage ins Haus zurückzuschaffen, um ihr nochmal den Auftrieb zu geben. Und warum hat dann Ihre Frau Mutter das Tagebuch nicht mehr weitergeführt, wenn sie dann wieder einmal so gut ging? Das endet doch schon viel früher. Ja, ich kann auf all das nichts antworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich den ganzen Tag bei meiner Mutter war. Sie ließ alles unter sich gehen. Oder bis dahin half ich ihr die Pfanne ins Bett reichen. Ich habe die Frau gefüttert. Ich habe die Frau gekämmt. Kein Personal ist dort. Sie nur diese Schwester. Es ging mir dann so gut, dass ich sie fast wieder herausnehmen konnte. Ach, und dann hören Sie, Sie mal, das haben wir überlegt, ob wir der Frau noch mal eine Chance geben konnten. Die wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die konnte nicht mehr gehen. Ja, sie fuhren dann aber wieder nach München weg. Und da waren sie länger da als praktisch einen Tag. Anderthalb Tag bin ich da gewesen, ja. Den Kaufvertrag mit Fehrbach haben Sie mit Sicherheit auf einem Blatt Papier geschrieben, dass es am Notizbuch Ihrer Frau Mutter stammt. Was sagst du dazu? Ja, das haben Sie mir gestern gesagt. Das ist ein zufälliges Zusammentreffen. Es kann sein, dass hinten Blätter waren und dass ich mir, um immer Notizzettel bei mir zu haben, in meinem... Gestern haben Sie mir aber erklärt, dass Ihre Frau Mutter diese Notizblätter am Ende des Kalenders... Nicht alle. Die hat nur die rausgerissen, wo Eintragungen waren. Aber Sie haben jedenfalls den Kalender in Besitz gehabt und haben ein Blatt herausgerissen. Ich weiß es nicht, was ich in Besitz hatte. Ich glaube nicht, dass ich den Kalender meiner Mutter mit mir rumtrage. Das halte ich für ausgeschlossen. Sie halten es für ausgeschlossen? Und wie meinen Sie dann, dass Sie zu diesem Blatt Papier kommen? Dass ich nur... Also, sehen Sie mal, ein hinten waren vielleicht 20 Blätter drin, dass ich mir vielleicht 5 oder 6 genommen habe, um immer mal Notizsachen bei mir zu haben. Oder aber ich besaß ein anderes Notizbuch mit Perforierung. Warum haben Sie dann den Notizkalender Ihrer Frau Mutter überhaupt genommen? Es kann ja auch ein anderer Kalender gewesen sein. Dann lassen Sie doch mal bitte das Papier beurteilen. Ist schon geschehen. Das geht bei uns ziemlich rasch. Ja, dann kann es nur so sein, dass ich aus dem... Im Krankenhaus noch mir, da war hinten so viel drin, dass ich das, was drin war, weiß ich ganz genau. Es ist überhaupt erstaunlich, dass Sie über die Beschaffenheit des Notizkalenders Ihrer Mutter so genau Bescheid wissen, dass da hinten perforierte Blätter sind. Ja, weil ich wüsste das nicht, wo mein Kalender hier war. Ja, es ist so, meine Mutter gab mir immer Aufträge und ich musste aufschreiben, was ich zu erledigen hatte. Alles Mögliche mit dem Haus. Es ging noch immer alles weiter, was man zu sagen hatte, wem das zu sagen, da das bestellen. Es ging, der ganze Betrieb lief weiter, als wenn meine Mutter da gewesen wäre. Ich habe die ganze Zeit über kochen müssen, so als wenn sie... Ja, aber der Notizkalender war doch im Krankenhaus. Ich musste zum Pastor gehen, hier im Krankenhaus war ich ja auch. Ja, also da haben Sie den Notizkalender dann an sich genommen. Müssen Sie ja, wenn Sie es dort haben. Der lag, passen Sie auf, der lag in der Schublade, im Nachtkästchen und meine Mutter sagt, Kind, notier mal, schreib dir alles auf, du kannst es nicht behalten. Komm mal her, nicht wahr? Und dann nahm ich schon und dann schrieb ich auf und dann riss ich das raus, vermutlich. Ich kann mich nicht erinnern daran. Es kann so gewesen sein. Haben Sie in den Notizkalender nicht reingeschrieben, Vera 4 Uhr morgens Ankunft und Abfahrt? Nein, das schwöre ich, also ich darf Ihnen schwören, also das gebe ich Ihnen mein Wort. Und wenn Ihnen ein entsprechendes Gutachten vorgehalten wird? Ja, die Herren Gutachter haben sich ja schon oft geirrt, da müssen wir noch ein paar anfordern. Mhm. Noch ein paar andere. Also ich gebe es nicht zu. Nein, das habe ich garantiert nicht getan. Als meine Mutter, die der Schweiß ausbrach und sie lag und drückte so, sie konnte kaum schreiben, die Frau konnte ja den Stift nicht mehr halten. Nicht wahr? Wir gingen zur Bank. Also Ihre Frau hat ja in ihrer Gegenwart öfters geschrieben. Nein, sie konnte ja nicht mehr schreiben. Woher wussten Sie dann, wie sie schreibt? Sehen Sie mal, ich kam ins Krankenhaus, habe ich Ihnen schon gestern gesagt, vorgestern. Ich kam ins Krankenhaus morgens und überraschte sie. Ich sage, was tust du denn, Mutter? Da sagt sie, ich schreibe jetzt auch allen Quatsch auf, wie du. Und ich sage, was schreibst du denn? Du hast doch heute Nacht gepfiffen, nicht? Um 3:30, habe ich ganz genau gehört, habe ich hier schon den Schwestern erzählt. So was sagte sie mir. Ihre Mutter soll während dieser Zeit nachts über immer Tabletten, also Schlafmittel bekommen haben? Immer. Und nur früh morgens war sie, so ab 3 Uhr war sie, sagte sie mir, hörte sie jede Glocke, würde sie nur beten. Sie kriegte dann so und so viel Vaterunser in einer Viertelstunde, hat sie mir gesagt. Alles hat die Frau mir erzählt. Also ich wollte sagen, jetzt komme ich früh morgens in das Krankenzimmer. Und da, sie lag im Bett und kräftelos druckte sie so darum. Ich sagte, komm Mutter, lass doch, ist doch unwichtig, komm, ich helfe dir mal. Und dann sagt sie, nein, ich will da noch was hinschreiben. Und dann druckte sie da herum. Ich sage, was soll das heißen? Sagt sie morgens. Ich sage, was heißt, ist ja wurscht, 3:30, ist ja morgens, komm. Was willst du noch schreiben? Ich sollte noch schreiben. Mama ist sehr glücklich. Dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe das noch hin, ja, komm. Frau, wenn Sie sagten vorhin, dass Ihre Mutter sich darüber äußerte, auch jetzt jeden Quatsch aufzuschreiben. Weil sie weiß, dass sie, ja. Ich lese ihr meine Tagebücher vor. Und da hat sie also praktisch da erst damit begonnen, solche Sachen. Wie schrieb